Erster, das ist ein Lied von David. Er war in der Wüste Juda. Zweiter Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich. Ich habe Durst nach dir. Das Land ist trocken und ohne Wasser. Dritter, ich habe dich in deinem Haus gesehen. Ich sah deine große Kraft. Vierter, deine Liebe ist besser als das Leben. Ich will dich loben. Fünfter, ich danke dir mein ganzes Leben lang. Ich hebe meine Hände zu dir. Sechster, ich bin sehr glücklich bei dir. Mein Mund singt frohe Lieder. Siebter, ich liege im Bett und denke an dich. In der Nacht denke ich an dich. Achter, du hast mir geholfen. Ich bin bei dir sicher. Ich singe vor Freude. Neunter, ich halte mich an dir fest. Deine starke Hand hilft mir. Zehnter, böse Menschen wollen mich töten. Sie werden tief in die Erde gehen. Elfter, sie werden im Krieg sterben. Wilde Tiere werden sie fressen. Zwölfter, der König freut sich über Gott. Alle ehrlichen Menschen loben ihn. Die Lügner müssen schweigen.